Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Netzmusik mit Christian Grasse. Hallo. Einige wunderbare musikalische Perlen aus dem Netz gibt's heute. Zum Beispiel Musik mit sehr viel Sexappeal. Ein französischer Klassiker, interpretiert auf Indonesisch. Dazu später mehr. Es gibt natürlich noch weitere Highlights, unter anderem von der Band, deren Klänge wir jetzt schon im Hintergrund hören können. These Animals aus New York. Thank you. seeds, but I'll grow. You don't know what you don't know. Not one of the seeds, but I'll grow. You don't know what you don't know. Not one of the seeds, but I'll grow. Four to the Floor von These Animals aus Brooklyn, New York. Ihre Debüt-EP heißt genauso wie die Band selbst, These Animals also. Und insgesamt sind 6 ziemlich beeindruckende Stücke drauf. Einige sind eher poppig, andere bedienen sich beim Shoegaze. Insgesamt ist das Ganze wirklich eine wunderbare Mischung. Sie selbst bezeichnen sich da eher ganz zurückhaltend und unspektakulär als Indie-Pop-Band. Und weil die 4 so zurückhaltend sympathisch sind, gibt's gleich noch einen Song hinterher. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Musik gefällt. Das hier könnte sowas wie ein kleiner Hit der Band werden. These Animals mit Side by Side. Infos und Download-Links natürlich wie immer bei uns auf bite.fm/magazin. Cause I don't Der Kanadier James Irwin war das mit Blue Dust. Erschien ist dieser Track vor ein paar Wochen und zwar bei dem Netlabel Bad Panda Records. Die tauchen ja eigentlich fast in jeder Sendung hier bei Frequency auf. Im Wochentakt veröffentlicht das Label eine Download-Single gratis im Netz und ich frage mich wirklich jedes Mal, wo die Macher immer wieder so tolle, unbekannte Künstler ausgraben. Eine Strategie des Labels könnte sein, dass die Macher mehr oder weniger bekannte Bands suchen, die ihnen so ja ziemlich gut gefallen und dann schauen sie, ob ein Bandmitglied noch ein Solo- oder Nebenprojekt hat. So könnten sie auch auf James Irwin gestoßen sein, denn eigentlich spielt der bei My People Sleeping, einer Band aus Montreal. Musikalisch einfühlsam und einprägend, wie eben bei James Irwin, geht's auch weiter und zwar mit einer Band aus Pennsylvania, USA, Boca Chica. Thank you. Boca Chica nennen sich die eben gehörten 5 Jungs und Mädels aus den USA. For Jacob with Malaria heißt der Track und der weiß durchaus zu verzaubern. 3 Songs hat die Band auf einer Download-Single veröffentlicht und zwar bei dem Netlabel Eardrums Pop. Darauf sind wirklich wunderbar verträumte Songs, die irgendwo zwischen Folk, Pop und Blues einzuordnen sind. Und um den Eindruck noch zu vertiefen, hören wir noch ein Stück, der fast perfekt zu dieser Tageszeit passt, vorausgesetzt, ihr hört die Sendung natürlich live oder irgendwann anders auf jeden Fall. Nachmittags, Afternoon Tea. Did well and that I made my country proud. And versunken. Schwimmen raus jede Nacht. Ganz nackt, verletzlich, eng umschlungen. Musik aus dem Hause Het Funica. Jan Grünfeld mit ruhigen Tönen seiner EP Sommervogel oder Sommervogel, angelehnt auf jeden Fall an das dänische Wort Sommervogel, was Schmetterling heißt. Die Musik passt auch irgendwie zum Frühling, der so langsam seine Fühler ausstreckt. Ebenso behutsam und warm kommt nämlich auch die EP rüber. Fast genauso sanft und herantastend ist auch die nächste Musik. Die kommt aus Indonesien und zwar von der Künstlerin Frau. Diesmal nicht solo, sondern im Duett mit einem indonesischen Kollegen. Das Einzige, was bei Frau so mehr oder weniger beim Alten geblieben ist, ist das Klavier, das wirklich in jedem ihrer Songs zu hören ist. di gigir yang curam dan dunia tertinggal gelap membeku. Sungguh betapa lesah dan udara yang terbakar jauh. Kita adalah sepasang kekasih yang pertama bercinta di luar angkasa. Dan terhempaskan cahaya seperti Frau aus Indonesien. Und ja, die Künstlerin heißt wirklich so, Frau wie die Frau. Nach ihrer Debüt-EP vor einem Jahr gibt es also endlich mal wieder neue Klänge von ihr. Die sind sehr viel ruhiger geworden und nun auch mit männlicher Unterstützung. Erschienen ist dieses indonesische Duett bei Yes No Wave Music, einem Netlabel aus Jakarta. Und zwar auf einer Compilation, A Tribute to Various Artists. Und auf dieser Compilation ist auch ein Song erschienen, der im Original bereits in den späten 60ern entstand, und zwar in Frankreich. Wer errät das Original? Schreibt's doch einfach ins Blog, und dort gibt es natürlich auch den Link zum Track byte.fm/magazin. Dalam lamunan tiada lain, hanya wajahmu tampak olehku. Gelap lagi rasanya, ku cari-cari di mana engkau, jangan menghilang. Cukuplah lagi, Titiek Andora mit Mimpi Di Rayu. Ob das wirklich so ausgesprochen wird, da bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest ist das ein Cover oder zumindest ein sehr stark angelehntes Stück an einen französischen Song aus den späten 60ern. Wie heißt der Track im Original und von wem kam der Song damals? Antworten gerne ins Blog auf byte.fm/magazin, falls ihr es wisst. Und wenn ihr schon mal dort seid, könnt ihr auch gleich den Song herunterladen, genauso wie die nächsten beiden Stücke aus Indonesien, und zwar von einer Band namens The Safari. Aku tak mencari simpati. The Safari aus Indonesien. Das eben gehörte Stück stammt von ihrem Album Demi Existensi und das Album erschien, soweit ich das laut Google-Übersetzung verstanden habe, nur weil die Band sich aufgelöst hat. Man wollte sich selbst so eine Art kleines Andenken schaffen. 7 Songs sind auf dem Album, was also ja dementsprechend auch als EP durchgehen könnte. Und die Musik ist durchaus politisch, denn sie thematisiert die Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber sozialen Problemen und die Verharmlosung dieser Probleme in den Medien. Vor allem aufs Fernsehen hat die Band es abgesehen. Das soll wohl der folgende Song auf selbstironische Weise verdeutlichen. In Anspielung an die TV-Serie Desperate Housewives heißt dieser Song nämlich Desperate House Band von The Safari. Thank you. She 1.0 von Uki oder Ueki, einem Elektropop-Duo aus München. Und das 1.0 spielt auf eine Remix-Möglichkeit an. Denn der Track darf und soll geremixt werden, schreibt das österreichische Label Beat is Murder. Und ich sage absichtlich Label, denn Beat is Murder hat seine Netlabel-Sparte offiziell beendet. Bis vor ein paar Wochen gab es nämlich noch zwei Labels unter diesem Namen. Einmal für ausschließlich freie Download-Releases und eins für physische Tonträger. Diese Trennung wurde nun aufgehoben. Der Fokus soll auf echten Platten liegen, aber hin und wieder gibt's doch noch freie Download-Singles wie die von Uki. I feel so divorced from the world. I've lost touch with the world. Do you know that song? Maler 1.0 von Uki, die B-Seite der Download-Single She. Es gab schon mal eine Veröffentlichung dieses verträumten Elektroakustik-Duos, auch bei beatismurder.com. Der Sound ist etwas sauberer und aufgeräumter geworden. Trotzdem hat er noch diesen gewissen Zauber und das kleine bisschen Experimentierfreude. Wem es gefällt, Download-Links findet ihr bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Ein Track gibt's noch in dieser Sendung und auch hier sticht die Experimentierfreude heraus. Wonga, nicht Wonga, sondern eher Wonga, würde ich sagen, aus Berlin. Überraschenderweise auch ein Duo. Warum überraschend? Weil die Musik nach mehr als zwei Personen klingt. Als Neokraut bezeichnet die Band ihre Musik. Das macht auch Sinn, wie man bei diesem Track hören kann. Milan, Opener und gleichzeitig Albumtitel. Mehr davon gibt's bei Digital Kunstrasen. Damit sage ich, Christian Grasse, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.